Es ist 4 Uhr. Dem Glücklichen schlägt zwar keine Stunde, aber dem Nachtarbeiter ist die Zeitangabe doch ein stiller Trost, dass er sich bald an dem närrischen Treiben beteiligen kann. Der Rundfunkbetrieb muss trotzdem weitergehen und deshalb bittet der Sender Freies Berlin um Verständnis, wenn er jetzt pflichtgemäß seinen Nachrichtendienst auch in die Hochburgen des Karnevals und des Faschings sendet. Helau. Der amerikanische Präsident Johnson hat Anfang Februar auf diplomatischem Wege eine mündliche Botschaft aus Moskau erhalten, in der es geheißen hatte, die sowjetische Regierung würde einen Besuch des amerikanischen Präsidenten in der Sowjetunion begrüßen. Wie der Pressesekretär des Weißen Hauses, Reedy, in den späten Abendstunden mitteilte, haben die Sowjets ferner darauf hingewiesen, dass ihre Einladung an Johnson als Gegenbesuch für den Aufenthalt Chruschtschows im September 1959 in den USA gelte. Der Sprecher des Weißen Hauses fügte hinzu, in den diplomatischen Kontakten zwischen Moskau und Washington hinsichtlich des Johnson-Besuches in der Sowjetunion sei eine Unterbrechung nicht eingetreten. Der sowjetische Ministerpräsident Kosygin hatte ebenfalls gestern Abend bei einem Abschiedsempfang in Leipzig versichert, dass er einen Besuch des amerikanischen Präsidenten in Moskau für sehr erfreulich halten würde. Kosygin richtete jedoch gleichzeitig wegen ihrer Haltung in Südvietnam scharfe Angriffe gegen die Vereinigten Staaten. Der Führer der demokratischen Mehrheit im Senat der USA, Mansfield, hat die Vietnampolitik der Vereinigten Staaten verteidigt und erklärt, sie ziele darauf ab, einen großen Krieg in Asien zu vermeiden. Mansfield sagte in einer Südostasien-Debatte des Senats, Präsident Johnson versuche, einen sehr gefährlichen Vulkan einzudämmen. Die Verpflichtungen der Vereinigten Staaten gegenüber Südvietnam müssten unbedingt eingehalten werden. Der französische Außenminister Couve de Merville hat gestern in Paris den sowjetischen Botschafter Vinogradov empfangen. Nach Agenturberichten ist während der Unterredung die Antwort Frankreichs auf den sowjetischen Vorschlag zu einer gemeinsamen Initiative für die Lösung des Vietnamproblems überreicht worden. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Der ägyptische Staatspräsident Nasser hat eine Einladung des Zonenstaatsratsvorsitzenden Ulbricht nach Ost-Berlin angenommen. Das geht aus einem gemeinsamen Kommuniqué über den Ulbricht-Besuch in Kairo hervor, das in den späten Abendstunden veröffentlicht wurde. Ein Zeitpunkt für die Reise Nassers soll später festgelegt werden. In dem Abschlusskommuniqué wird der Aufenthalt Ulbrichts in Ägypten als Freundschaftsbesuch bezeichnet. Über das Deutschlandproblem äußerte Nasser, laut Kommuniqué, die Entscheidung über die Frage der Wiedervereinigung sei das Recht des deutschen Volkes und müsse ohne ausländische Einmischung getroffen werden. Von der Eröffnung eines ägyptischen Konsulats in Ost-Berlin, die von inoffizieller Seite in Kairo angekündigt worden war, ist in dem Kommuniqué nichts erwähnt. Im Rahmen mehrerer Abmachungen, die gestern unterzeichnet worden waren, hat sich die Sowjetzone verpflichtet, Ägypten Kredite in Höhe von umgerechnet 396 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen. Bei einem schweren Explosionsunglück, das sich gestern in einer Wohnsiedlung von Montreal in Kanada ereignet hat, sind nach bisherigen Ermittlungen 28 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Die Bergungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Etwa 100 Personen werden noch vermisst. Die Behörden hoffen jedoch, dass ein Teil der Vermissten bei Freunden oder Verwandten Unterschlupf gesucht hat. Die Ursache der Explosion, die ein dreistöckiges Gebäude zum Einsturz brachte, ist noch nicht bekannt. Einer der Geborgenen berichtete, er habe in seinem Badezimmer eine gewaltige Explosion gehört, bevor die Decke zusammengestürzt sei. Und hier zum Abschluss der Nachrichten die Wettervorhersage vom Deutschen Wetteramt Frankfurt am Main. Die Wetterlage: Während das nördliche Deutschland noch im Einflussbereich einer kalten östlichen Strömung bleibt, gelangt auf der Vorderseite eines von Südfrankreich zur Adria ziehenden Tiefs mildere Meeresluft nach dem südlichen Deutschland. Die Vorhersage für ganz Deutschland: Im Norden bei frischem, im Küstengebiet starkem und böigem Nordostwind, Übergang zu wechselnder Bewölkung und Schneeschauern. Nachts verbreitet Frost zwischen -4 und -8 Grad. Tageshöchsttemperaturen in Gefrierpunktnähe. Im übrigen Deutschland bei schwacher Luftbewegung vorherrschen stark bewölkt und zeitweilig Niederschläge, die in tieferen Lagen von Schnee in Regen übergehen. Hier nachts Tiefstemperaturen in den Niederungen, im Allgemeinen zwischen 0 und minus 5 Grad, in Bayern örtlich auch noch kälter. Mittagstemperaturen zwischen plus 2 und plus 5 Grad. Soweit also unsere Meldungen. Die nächste Nachrichtensendung beginnt um 5 Uhr. Es ist jetzt 4:05, meine Damen und Herren. Der Sender Freies Berlin macht nun wieder närrische Musik bis zum frühen Morgen und wünscht Ihnen viel Freude am Umba, Umba, Umba, Tätere. Da geht's, Umba, Umba, Umba, Tätere.